Richter, Deutscher, das ist kein Hai. Der lässt alle Täter frei. Selbst die Mörder schickt er weg, denn er zollt ihnen Respekt. Richter, Deutscher, glaubt tief drin, dass er damit Zeit gewinnt. Unrecht tun, ja, das macht er. Wozu brauchen wir Richter? Hier nicht, freies Land, freie Sicht. Deutschland zahlt gern, Deutschland Kraft. Nur du wirst dumm gemacht, wie ein Pony. Richter Deutsch, das ist ein Hund, so ein spiegelglatter Schlumpf. Opfer werden zu Täter, abgerechnet wird später. Richter Deutsch lacht alle aus, Ali tötete den Klaus. Mit der Feile stach er zu, die Justiz will ihre Ruhe. Gerechtigkeit gibt's ihr nicht, freies Land, freie Sicht. Deutschland zahlt gern, Deutschland kracht, nur du wirst dumm gemacht, wie ein Pony. Richter Deutsch, das ist ein Wurm, wie ein Mini-Eiffelturm. Rosa Socken, rosa Hemd, tja, so ist nun mal der Trend. Richter Deutsch ist ständig fair, jedes Urteil fällt ihm schwer. Immer weich und liberal, und ein Schuldspruch wird zur Qual. Gerechtigkeit gibt's hier nicht, freies Land, freie Sicht. Deutschland sei gern, Deutschland kracht, nur du wirst dumm gemacht, wie ein Pony. Richter Deutsch, das ist ein Bild, wie es das Ausland sehen will. Lahme Enten, powerlos, nur im Fußball sind wir groß. Richter Deutsch ist angewärmt, von den Türken sehr umschwärmt. Musels haben hier leichtes Spiel, Richter Deutsch geht nach Gefühl. Gerechtigkeit gibt's hier nicht, freies Land, freie Sicht. Deutschland zahlt gern, Deutschland kracht, nur du wirst dumm gemacht, wie ein Pony. Gerechtigkeit gibt's hier nicht, freies Land, freie Sicht. Deutschland zahlt gern, Deutschland kracht, nur du wirst dumm gemacht, wie ein Pony. Richter Deutsch, das ist kein Hai, der lässt alle Täter frei. Selbst die Mörder schickt er weg, denn er zollt ihnen Respekt. Richter Deutsch, der glaubt tief drin, dass er damit Zeit gewinnt. Unrecht tun, ja, das macht er. Wozu brauchen wir Richter? Gerechtigkeit gibt's hier nicht, freies Land, freie Sicht. Deutschland zahlt gern, Deutschland kracht, nur du wirst dumm gemacht, wie ein Pony.